aufs rechte Seil. Du gibst das ganze Jahr die herrlichste Ruhe. Die Vogeln, die singen auch dazu. Ein fisches Lodenbrand, ein Stutzerl in der Hand. Natürlich schussbereit, zu jeder Tageszeit. Da gehen wir's auf die Birsch, da jagen wir's Reh und Hirsch. Da geht daneben kein Schuss, das ist ein Hochgenuss. Ja, was kann's denn Schöneres geben, als das freie Jagerleben? Voll über Wälder, voll über Felder, Halli, hallo, die Jagdskunst sind da. Voll über Wälder, voll über Felder, Halli, hallo, die Jagdskunst sind da. Der Fenster rein, so schnell als wie der Blitz. Das kann ja nur ein echter Wildbrettschütz. Er drückt sie an die Brust, küsst sie aus Herzenslust. Er sagt, ich hab die gern, müsst nicht mein Weiberl werden. Oh, du verflixter Schütz, weil du so sakrisch triffst. Doch geht daneben kein Schuss, das ist ein Hochgenuss. Ja, was kann's denn Schöneres geben, als das freie Jagerleben? Voll über Wälder, voll über Felder, Halli, hallo, die Jagdskunst sind da. Voll über Wälder, voll über Felder, Halli, hallo, die Jagdskunst sind da. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.